Habe ich auch wirklich alles berichtet? Ja, hier steht es. Wie mein Meister William von Baskerville und ich, der kleine, kaum 18-jährige Novize, in jenem Kloster eingetroffen sind. Die reiche, prächtige Abtei, alles beschrieben. Kirche, Dormitorium, Refektorium, Küche, Skriptorium und die Bibliothek, die wir nicht betreten durften, die wir heimlich aber doch betreten haben. Dies Labyrinth. Wo sind wir jetzt? Apokalypsis Jesu Christi. Waren wir doch schon. Nein, anderer Raum heißt nur genauso. Rote Inschrift, schwarze Inschrift. Equus Albus. Nein, jetzt rechter Rundbogen. Jetzt... Ah! Ein Riese! Zwei Riesen! Ein Spiegel, mein wackerer Krieger, nur ein Spiegel. Er verzerrt und vergrößert uns. Geniale Idee. Heb die Lampe. Was steht über dem Spiegel? Super Tronos Viginti Quatuor. Hatten wir schon. Aber in einem Raum ohne Spiegel. Das geheimnisvolle Buch, das wir suchten. Die Mönche, deren gewaltsamen Tod Bruder William aufklären sollte. Weißt du denn nicht, wie der Miniaturenmaler gestorben ist? Der erste Engel blies in die erste Posaune und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt. Und der zweite Engel blies in die zweite Posaune und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Starb nicht der zweite Junge in einem Meer von Blut und der erste im Eis? Pass auf, wenn die dritte Posaune ertönt. Sterben wird dann der dritte Teil aller Geschöpfe, die im Wasser leben. Ach, und was mir in der dritten Nacht in der Küche widerfuhr. Diese Juan Hebel. Die Sünde. Alles beschrieben. Aber wo steht, warum mein Meister eigentlich in diese Abtei gekommen war? Dass er auf seine Freunde wartete, Michael von Cesena und die anderen, die für die Franziskaner, die Minoriten, sprechen sollten. Und auf die Abgesandten des Papstes aus Avignon, der ein brüderliches Gespräch mit Michael in Avignon forderte, was aber Michaels Unterwerfung bedeuten könnte. Dass mein Meister in der Vorverhandlung vermitteln sollte, im Auftrag des Kaisers, der auf Seiten der Franziskaner war. Kein Wunder, sagt mein Meister. Den Herrschern gefallen Leute, die nichts fordern. Wo habe ich es aufgeschrieben? Ich muss nachtragen, wie der Abt Bruder William zu sich rief. Ich habe ein Schreiben vom Abt in Caen erhalten. Er teilt mir mit, wem der Papst das Kommando über die französischen Bogenschützen und die Sorge für die Sicherheit seiner Legaten anvertraut hat. Und wer ist es? Bernard Guy. Son of a bitch. Ja. Das gefällt mir nicht. Bernard Guy war jahrelang die Geißel der Ketzer in Okzitanien. Er hat sogar eine Practica Officii Inquisitionis Hereticae Pravitatis geschrieben. Ein Handbuch für alle, die sich bemüßigt fühlen, Valdenser, Beginen, Freigeister, Fratizellen und Dolzinianer zu jagen. Ich weiß, ich kenne das Buch. Bewundernswert in seiner Stringenz. Bewundernswert, ja. Bernard ist dem Papst ergeben wie keiner. Er war in den letzten Jahren mehrfach als Inquisitor in besonderer Mission nach Flandern und hierher nach Oberitalien geschickt worden. Warum gerade er? Noch dazu ausgestattet mit Befehlsgewalt über Bewaffnete? Die Antwort liegt auf der Hand. Sie bestätigt alle meine Befürchtungen. Ihr wisst sehr wohl, Bruder William, auch wenn ihr es mir gegenüber nicht zugeben wollt, dass die Stellungnahme des Kapitels zu Perugia im Streit um die Armut Christi und der Kirche bei aller Subtilität ihrer theologischen Deduktionen im Grunde die gleiche ist, die auch gewiss grobschlächtiger und weniger orthodox von zahlreichen Ketzergruppen vertreten wird. Bernard Guy wird nun genau dies zu behaupten versuchen, dass die Thesen von Perugia, die von Michael von Cesena vertreten werden, und von Ubertin von Casale identisch sind mit denen der Fraticellen. Oder gar der Anhänger von Fra Dolcino, der Pseudo-Apostoli. Darin stimme ich euch zu. Ich meine, dass er es behaupten wird. Der gewiefte Dogmatiker wird die Debatte noch rascher und effizienter auf diesen Punkt bringen als die vielen neu ernannten Kurialen. Man wird also gegen ihn noch subtiler argumentieren müssen. Gewiss. Aber nun sind wir bei unserem Problem. Wenn wir bis morgen nicht den Urheber der beiden oder möglicherweise der drei Verbrechen gefunden haben, werde ich Bernard gestatten müssen, die Abtei mit seinen Soldaten zu überwachen. Ich kann einem Manne mit seinen Vollmachten, die ihm, vergessen wir das nicht, mit Zustimmung beider Seiten erteilt worden sind, schlechterdings nicht verheimlichen, dass hier in der Abtei unerklärliche Dinge geschehen. Er würde sonst mit vollem Recht Verrat schreien können, sobald er es von selber entdeckt, sobald gar, was Gott verhüten möge, ein neues Verbrechen geschieht. Das ist wahr. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auf der Hut zu sein und Bernard zu überwachen, während er die Abtei überwacht, um den geheimnisvollen Mörder zu fangen. Vielleicht hat das sogar sein Gutes. Denn wenn er auf Mörderjagd ist, hat er nicht mehr so viel Zeit, in die Diskussion einzugreifen. Bernard auf Mörderjagd, hier in meiner Abtei. Das würde mir ein ständiger Dorn im Auge sein. Bedenkt das bitte. Diese schlimme Affäre zwingt mich zum ersten Mal, einen Teil meiner Autorität innerhalb dieser Mauern abzutreten. Ein Novum nicht nur in der Geschichte dieser Abtei, sondern in der des ganzen Cluniazenserordens. Das ist alles wirklich sehr übel. Wo steckt Berengar? Was ist mit ihm geschehen? Was habt ihr unternommen? Ich bin ein schlichter Mönch, der eine Zeit lang erfolgreich inquisitorische Untersuchungen durchgeführt hat. Ihr wisst sehr wohl, dass man die Wahrheit nicht in ein paar Tagen findet. Und welche Vollmachten habt ihr mir schon gegeben? Darf ich die Bibliothek betreten? Darf ich alle Fragen stellen, die ich will? Immer gestützt auf eure Autorität? Ich sehe nicht ein, was die Morde mit der Bibliothek zu tun haben sollen. Adelmus war Miniaturenmaler. Venantius war Übersetzer. Berengar war der Adlatus des Bibliothekars. So gesehen haben alle 60 Mönche hier mit der Bibliothek zu tun. Genau wie mit der Kirche. Warum sucht ihr nicht in der Kirche? Bruder William, ihr führt hier eine Untersuchung in meinem Auftrag durch. Und in den von mir angegebenen Grenzen. Ansonsten bin ich in diesen Mauern der einzige Herr. Nach Gott und Dank seiner Gnade. Gehabt euch wohl. Wir werden auf der Hut sein. Aber dann, als wir Berengar gefunden hatten, im Badehaus. Haltet die Lampe höher. Jede Wand. Alle leer. Die hier nicht. Seine Kleider da auf dem Boden. Die ist voll Wasser bis oben hin. Und auf dem Grund. Komm näher mit der Lampe. Der da nackt liegt. Den kennst du. Muss ich erzählen, wie wir den Abt informierten? Wie die Mönche vor der kanonischen Stunde aus dem Schlaf fuhren und verstört durcheinander liefen, auf den Lippen entsetzte Schreie, die Blicke verzerrt vor Schrecken und Schmerz. Wie die Nachricht von unserem grausigen Fund sich in Windeseile über das ganze Plateau verbreitete, bis zu den Dienern und Stallknechten, die sich hastig bekreuzigten unter allerlei Stoßgebeten. Ich weiß nicht, ob die Mette an jenem Morgen ordnungsgemäß zelebriert wurde, wie es die Regel gebot. Ich folgte William und Severin, die Berengars sterbliche Hülle bedecken und ins Hospital auf einen langen Tisch legen ließen. Sobald der Abt und die anderen Mönche gegangen waren, zogen der Bruder Botanicus und mein Meister das Tuch von der Leiche und musterten sie ausgiebig mit der Nüchternheit erfahrener Mediziner. Tod durch Ertrinken, daran besteht kein Zweifel. Das Gesicht aufgedunsen, der Leib gebläht? Ja, aber nicht infolge von Gewaltanwendung. Sonst hätte Berengar sich gewehrt und wir hätten die Spuren von Wasserspritzern rings um die Wanne gefunden. Es war aber alles ganz sauber und ordentlich. Als hätte Berengar sich aus freien Stücken ein Bad bereitet und friedlich hineingelegt. Das würde mich nicht überraschen. Er litt an sporadischen Krämpfen. Ich selber hatte ihm wiederholt gesagt, dass warme Bäder ein gutes Mittel sind, um Körper und Geist zu beruhigen. Und er hatte in letzter Zeit mehr als einmal mit meiner Erlaubnis das Badehaus aufgesucht. So mag es auch heute Nacht gewesen sein. Gestern Nacht. Denn wie du siehst, hat diese Leiche schon mindestens einen Tag lang im Wasser gelegen. Mag sein, dass es auch schon gestern Nacht war, gab Severin zu. Woraufhin William in groben Zügen unter Auslassung mancher Begleitungsstände über die Ereignisse der vorigen Nacht ins Bild setzte. Recht oberflächlich, um die Wahrheit zu sagen. Er unterschlug unseren Aufenthalt im Skriptorium und berichtete lediglich, dass wir einer geheimnisvollen Gestalt gefolgt waren, die ein Buch entwendet hatte. Severin merkte, dass William ihm einen Teil der Wahrheit verschwieg, fragte aber nicht weiter, sondern nickte und meinte, dann sei es möglich, dass Berengar, falls er die geheimnisvolle Gestalt war, in seiner Erregung das Bedürfnis nach der wohltuenden Ruhe eines Bades verspürt hätte. Er sei nämlich äußerst empfindsam gewesen. Schon kleine Widrigkeiten oder Gefühlsregungen hätten ihn manchmal so heftig erzittern lassen, dass ihm der kalte Schweiß ausbrach und er die Augen verdrehte und in schlimmen Fällen sogar zu Boden stürzte, mit Schaum vor dem Munde. In jedem Falle muss er zuerst noch woanders gewesen sein, bevor er ins Badehaus ging, denn das Buch, das er gestohlen hatte, ist nicht mehr da. Ja, ich habe die Kleider neben der Wanne genau untersucht und keine Spur eines größeren Gegenstandes gefunden. Bravo, Atzon. Also war er zuerst noch woanders. Dann mag er, um sich zu beruhigen und vielleicht auch, um unseren Nachforschungen zu entgehen, ins Badehaus eingedrungen und sich ins Wasser gelegt haben. Was meinst du, Severin? War sein Leiden so schlimm, dass er ohnmächtig werden und in der Wanne ertrinken konnte? Schon möglich. Andererseits, wenn das Ganze schon gestern Nacht passiert ist, könnten eventuelle Wasserspritzer inzwischen getrocknet sein. Wir dürfen also nicht ausschließen, dass er gewaltsam ertränkt worden ist. Nein. Aber hast du jemals einen Ertränkten gesehen, der seine Kleider ablegt, bevor er sich von seinem Mörder ins Wasser eintauchen lässt? Sonderbar. Was? Als ich vorgestern Morgen die Leiche des armen Venantius untersuchte, fand ich etwas, das mir nicht besonders wichtig erschien. Die Fingerkuppen an zwei Fingern der rechten Hand waren leicht geschwärzt, wie von einer dunklen Substanz, genau wie hier. Sieh mal, die Fingerkuppen Beringers. Ach ja, und hier sind auch Spuren an einem dritten Finger. Vorgestern nahm ich an, Venantius hätte vielleicht im Skriptorium eine Tinte berührt. Sehr interessant. Lass mich sehen. Ja, der Daumen und der Zeigefinger sind an den Kuppen dunkel, der Mittelfinger nur an der Innenseite und etwas schwächer. Aber sieh mal, hier sind auch schwache Spuren an der linken Hand. Jeweils auf Daumen und Zeigefinger. Wäre es nur an der rechten, so würde ich sagen, er hielt einen kleinen oder langen, schmalen Gegenstand. Wie zum Beispiel einen Stift oder einen Stock. Aber da auch Spuren an der linken Hand sind, könnte es auch eine Schale gewesen sein. Die rechte hielt sie, die linke stützte sie leicht. Ich könnte dir viele Substanzen nennen, pflanzliche und mineralische, die solche Spuren hinterlassen. Manche davon sind tödlich, andere nicht. Die Miniaturenmaler zum Beispiel haben oft dunkle Finger vom Goldstoff. Adelmus war Miniaturenmaler. Vermutlich hast du angesichts seines zerschlagenen Körpers nicht daran gedacht, seine Fingerkuppen zu untersuchen. Aber könnte dieser hier nicht etwas angefasst haben, was Adelmus gehörte? Ich weiß nicht. Zwei Tote, beide mit schwarzen Fingern. Was schließt du daraus? Nichts. Noch nichts. Die Welt der Gifte ist vielgestaltig. So vielgestaltig wie die Geheimnisse der Natur. Und was du hier siehst in den Gläsern, Flaschen, Schalen, ist nur ein kleiner Teil. Manche Substanzen werden nur gefährlich, wenn man sie einnimmt. Andere wirken direkt auf die Haut ein. Severin, bitte öffne den Mund des Toten und untersuche die Zunge. Schwarz. Die Zunge ist schwarz. So ist es also. Er hat etwas mit den Fingern ergriffen und verschluckt. Freiwillig? Gezwungen? Darüber werden wir später nachdenken. Jetzt möchte ich dich erst einmal bitten, ein wenig in deinem Gedächtnis zu graben. Vielleicht fällt dir etwas ein, woran du bisher nicht gedacht hast. Hat dir in letzter Zeit jemand Fragen über die Kräuter gestellt? Jemand, der sich leicht Zutritt zum Hospital verschaffen kann? Warte mal. Vor langer Zeit, es ist schon einige Jahre her, hatte ich auf einem dieser Regale ein hochkonzentriertes Gift. Ein Mitbruder hat es mir aus fernen Ländern mitgebracht. Er wusste selbst nicht genau, woraus es bestand, vermutlich aus Kräutern, die hierzulande unbekannt sind. Es war ein dickflüssiges, gelbliches Zeug. Aber er riet mir, es nicht zu berühren, denn falls etwas davon auf meine Lippen käme, würde ich unweigerlich binnen kurzer Zeit sterben. Der Mitbruder sagte, selbst wenn man nur eine winzige Menge davon einnehme, würde sich nach spätestens einer halben Stunde ein Gefühl von großer Mattigkeit einstellen, dann eine langsame Lähmung aller Glieder und schließlich der Tod. Er wollte das Gift nicht bei sich behalten und schenkte es mir. Ich bewahrte es jahrelang auf, denn ich hatte immer die Absicht, es einmal genauer zu untersuchen. Dann tobte eines Tages ein heftiger Sturm über das Plateau. Einer meiner Gehilfen, ein Novize, hatte dummerweise die Tür offen gelassen, sodass der Sturm den ganzen Raum, in dem wir uns hier befinden, schrecklich verwüstete. Überall lagen zerbrochene Gläser, vergossene Flüssigkeiten, verstreute Kräuter und Pulver herum. Ich brauchte einen ganzen Tag, um wieder Ordnung zu schaffen. Und helfen ließ ich mir nur beim Fortschaffen der Scherben sowie unbrauchbar gewordener Kräuter. Am Ende musste ich feststellen, dass genau die Flasche mit dem tödlichen Gift nicht mehr da war. Anfangs machte ich mir Sorgen. Dann sagte ich mir, dass sie wohl zerbrochen und mit den anderen Abfällen weggeworfen worden war. Ich ließ den Fußboden und die Regale gründlich reinigen. Und kurz vor dem Sturm hattest du die Flasche noch gesehen? Ja, beziehungsweise nein. Wenn ich es genau bedenke, sie stand gut versteckt hinter einer Reihe von Krügen. Und ich hatte nicht jeden Tag nachgesehen, ob sie noch da war. Also hätte sie dir auch schon vor dem Sturm gestohlen worden sein können, ohne dass es dir aufgefallen wäre. Jetzt, wo ich darüber nachdenke? Ja, zweifellos. Und dein Novize hätte sie gestohlen und dann, als der Sturm kam, die Tür absichtlich offen gelassen haben können, um bei dieser Gelegenheit deine Sachen durcheinander zu bringen. Ja, sicher. Und jetzt fällt mir auch ein, es kam mir damals schon recht sonderbar vor, dass der Sturm, wie heftig er auch gewesen sein mochte, ein so großes Durcheinander angerichtet hatte. Es sah wirklich ganz danach aus, als hätte sich jemand die Gelegenheit zunutze gemacht, um das Laboratorium völlig zu verwüsten. Wer war jener Novize? Er hieß Augustin. Aber er ist letztes Jahr gestorben, von einem Gerüst gestürzt beim Reinigen der Skulpturen am Kirchenportal. Und außerdem, wenn ich es recht bedenke, hatte er damals Stein und Bein geschworen, dass er die Tür nicht offen gelassen hatte vor dem Sturm. Ich war es, der ihn hinterher in meiner Wut dafür verantwortlich machte. Vielleicht war er wirklich unschuldig. So gab es mithin einen Dritten, der über dein Gift Bescheid wusste und der womöglich sehr viel erfahrener war als ein Novize. Mit wem hattest du darüber gesprochen? Das weiß ich wirklich nicht mehr. Zweifellos mit dem Abt. Ich musste ihn schließlich um Erlaubnis bitten, ein so gefährliches Zeug bei mir aufzubewahren. Sicher auch mit einigen anderen, vermutlich im Skriptorium. Als ich Herbarien suchte, die mir Aufschluss über die Zusammensetzung geben könnten. Sagtest du mir nicht neulich, dass du die wichtigsten kräuterkundlichen Werke im Hospital hast? Gewiss. Eine ganze Reihe sogar. Da siehst du sie drüben im Regal, ein paar Dutzend Folianten. Aber damals suchte ich gewisse Bücher, die ich nicht bei mir haben durfte und die auch Malachias nicht ohne Sondererlaubnis des Abtes herzeigen wollte. Weißt du, in einem verborgenen Winkel der Bibliothek werden nämlich auch Werke der Negromantik aufbewahrt. Schriften über schwarze Magie und Teufelsrezepte. Einige dieser Werke durfte ich schließlich zu Zwecken der Wissenschaft konsultieren und ich hoffte womöglich, eine Beschreibung des Giftes und seiner Wirkung darin zu finden. Aber vergebens. Demnach hattest du mit Malachias darüber gesprochen. Natürlich, ja. Und vielleicht auch mit Berengar, der damals bereits ein Gehilfe war. Aber bitte, zieh daraus keine voreiligen Schlüsse. Es waren gewiss auch andere Mönche in der Nähe, die es mitgehört haben könnten. Du weißt, das Skriptorium ist manchmal ganz schön voll. Ich verdächtige niemanden. Ich versuche nur, mir ein möglichst genaues Bild zu machen. In jedem Fall ist die Sache, wie du sagst, schon ein paar Jahre her, und da frage ich mich. Naja, findest du es nicht auch höchst merkwürdig, dass jemand so lange im Voraus ein Gift entwendet haben sollte, um es erst jetzt zu benutzen? Das würde ja heißen, dass hier schon seit langer Zeit ein böser Wille im Dunkeln lauert und Mordpläne hegt. Gott sei uns allen gnädig. Wir hatten Severin kaum verlassen und ein paar Schritte über den Hof gemacht, da sahen wir im ersten Licht des Tages, wie der Bibliothekar sich eilig dem Hospital näherte. Was mag Malachias bei Severin wollen? Azon, lerne endlich mit deinem eigenen Kopf zu denken. Wir müssen sofort ein paar Mönche verhören. Vorausgesetzt, sie sind noch am Leben. Apropos Leben, wir sollten von jetzt an gut darauf achten, was wir zu uns nehmen. Iss immer nur aus der gemeinsamen Schüssel. Trinkt nur aus dem Krug, der allen zugänglich ist. Nach Berengars Ende sind wir nun diejenigen, die am meisten wissen. Außer dem Mörder natürlich. Gewiss, Meister. Und wen wollt ihr jetzt verhören? Vielleicht hat die Geschichte mit dem Mädchen nichts mit unserer Giftgeschichte zu tun. Vielleicht aber doch. In jedem Fall mache ich mir Gedanken über den Mann, der bei ihr war und weglief, als er dich sah. Oh, kaum spricht man vom Teufel. Benedicite. Salvatore, weißt du, dass heute die Inquisition kommt? Immer. Und du tust besser daran, mir die Wahrheit zu sagen. Mir, der ich dein Freund und ehemaliger Mitbruder bin. Statt sie morgen denen sagen zu müssen, die du sehr genau kennst. Heute Nacht war eine Frau in der Küche. Wer war bei ihr? Oh, femina mala, queste vende come mercandia. No puo bonessere, nix gut, kein Moral. Ich habe dich nicht gefragt, ob sie ein braves Mädchen ist, sondern wer bei ihr war. Du oder Remigius? Ich war plötzlich auf sonderbare Weise abgelenkt. Hörte wie aus großer Ferne zu. Kaum, dass ich Salvatore verstand, der nun umständlich begann, eine merkwürdige Geschichte zu erzählen. Wie er, um den Zellerat zu befriedigen, ihm gelegentlich Mädchen aus dem Dorf zuführte, die er heimlich zur Nachtzeit in die Abtei einschleuste, auf Wegen, über welche er keine Auskunft erteilen wollte. Dafür schwor er Stein und Bein, er tue das alles aus reinster Gutmütigkeit. Ja, er stimmte sogar ein komisches Klagelied über die Tatsache an, dass es ihm nicht vergönnt sei, bei diesen Unternehmungen selber ein wenig auf seine Kosten zu kommen und von den Mädchen, nachdem sie dem Zellerat Genüge getan, auch noch etwas zu haben. Hast du Remigius kennengelernt, bevor oder nachdem du bei Fra Dolcino warst? Salvatore brach regelrecht zusammen, umschlang Williams Knie und bat ihn schluchzend, er möge ihn nicht ins Verderben stürzen und der Inquisition übergeben. Ich verrate niemandem etwas. Worauf der Gute nicht länger zögerte, William den Zellerat auszuliefern. Ja, sie hätten sich bei den Ketzern kennengelernt, beide als Mitglieder in Dolcinos Bande. Sie seien dann beide geflohen, ins Konvent von Casale gegangen und später gemeinsam zu den Cluniazensern übergetreten. Stammelnd und schluchzend flehte der Ärmste um Gnade. Und es war klar, dass William nichts weiter aus ihm herausbringen würde. So entließ er Salvatore, der eilends mit wehender Kutte in Richtung der Kirche entschwand. Jetzt knöpfen wir uns den anderen vor. Wir fanden ihn im Kornspeicher der Abtei, wo er gerade mit einigen Bauern über Getreidelieferungen verhandelte. Wie viel? 13 Jemin. Mein Meister ließ ihm Zeit, fragte nach seinen Kontakten mit den Dörflern, nach den hier üblichen Gewichts- und Längenmaßen und ob ihm zufällig etwas bekannt sei darüber, dass einige Mönche, Gott behüte, möglicherweise Mädchen aus dem Dorf zu unkeuschem Treiben nachts in der Küche der Abtei verführt haben könnten. Wie ich von Hubertin weiß, gehörtest du früher einmal zu meinem Orden. Nie würde ich einen ehemaligen Mitbruder verraten. Schon gar nicht in diesen Tagen, da wir eine päpstliche Legation erwarten. Unter der Führung eines berüchtigten Inquisitors, der schon so viele Dolzinianer verbrannt hat. 36 Quadratfuß, sagtest du, ist ein Trabucco? Bruder William, verrate mich nicht und ich werde dich auch nicht verraten. Ja, es ist wahr. Ich bin ein erbärmlicher Sünder und erliege zuweilen den Verlockungen des Fleisches. Salvatore hat mir erzählt, dass er heute Nacht von dir oder deinem Novizen in der Küche überrascht worden ist. Du bist viel in der Welt herumgekommen, Bruder William. Du weißt, dass nicht einmal die Kardinäle zu Avignon Muster an Tugend sind. Und mir ist schon klar, dass du mich nicht wegen dieser erbärmlichen kleinen Sünden verhörst. Aber ich begreife auch, dass du etwas über mein früheres Leben erfahren hast. Es war ein sehr wirres Leben, wie es oft vorkam bei uns Minoriten. Ich glaubte einst an das Ideal der Armut und verließ die Gemeinschaft der Klosterbrüder, um ein freies Vagantenleben zu führen. Und wie viele meinesgleichen glaubte ich an die Predigt Dolcinus. Ich bin kein gebildeter Mann. Ich habe zwar die Ordination empfangen, kann aber kaum die Messe lesen. Von Theologie verstehe ich wenig und ich weiß nicht einmal, ob ich mich überhaupt für irgendeine Idee begeistern kann. Sieh mich an. Einst habe ich versucht, gegen die Herrschaft zu rebellieren und heute diene ich ihr. Ich herrsche im Auftrag des Herrn dieser Länder über Leute wie mich. Rebellion oder Verrat, uns einfachen Leuten bleibt nicht viel Wahl. Manchmal sehen die einfachen Leute klarer als die Gebildeten. Mag sein. Aber mir ist nicht einmal klar, warum ich damals tat, was ich getan habe. Bei Salvatore war es verständlich. Er kam von den Knechten der Scholle aus einer Kindheit in Elend, Hunger und Not. Und Dolcino bedeutete Rebellion, Zerschlagung der Herrschaft. Bei mir war das anders. Ich kam aus der städtischen Familie. Ich floh nicht vor dem Hunger. Für mich war es eher, wie soll ich sagen, ein Fest der Verrückten und Narren. Ein herrlicher Karneval. Und im Karneval ist die Welt verkehrt. Danach wird man älter, aber man wird nicht weise, sondern, wie soll ich sagen, naschhaft. Ja, ich wurde zum naschhaften Schlemmer. Ein Ketzer kannst du verdammen, aber ein Schlemmer? Genug jetzt, Remigius. Ich befrage dich nicht über das, was damals geschah, sondern über die Ereignisse dieser Tage. Hilf mir und ich werde dich nicht ins Verderben stoßen. Ich kann und will dich nicht richten. Aber du musst mir sagen, was du über das Leben in der Abtei hier weißt. Du kommst zu viel herum, bei Tag und bei Nacht, um nicht noch mehr zu wissen. Wer hat Venantius getötet? Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, wann und wo er gestorben ist. Wann? Wo? Lass mich erzählen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, eine Stunde nach Komplett, bin ich in die Küche gegangen. Wie? Und aus welchem Grund? Durch die Tür auf der Seite zum Garten. Ich habe einen Nachschlüssel, den ich mir vor langer Zeit machen ließ. Und diese Tür ist die einzige, die nicht von innen verriegelt wird. Na und? Was den Grund betrifft. Nun, du hast selber gesagt, dass du mich nicht wegen der Schwäche meines Fleisches verfolgen willst. Denk aber bitte jetzt nicht, dass ich meine ganze Zeit mit unkeuschem Treiben verbringe. An jenem Abend suchte ich Lebensmittel, um sie dem Mädchen zu geben, das Salvatore hereinbringen sollte. Durch welchen Eingang? Oh, es gibt neben dem Tor noch andere Eingänge in der Umfassungsmauer. Der Abt kennt sie, ich kenne sie. Aber das Mädchen kam an dem Abend gar nicht herein. Ich schickte sie zurück, wegen dem, was ich entdeckt hatte und ihr gerade erzähle. Deswegen wollte ich sie doch heute Nacht wiedersehen. Wenn ihr etwas später in die Küche gekommen wärt, hättet ihr mich dort gefunden statt Salvatore. Er war es nämlich, der mich gewarnt hatte, dass jemand in der Küche sei, und so war ich in meiner Zelle geblieben. Komm zurück zur Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, also, ich trat in die Küche und da sah ich Venantius auf dem Boden liegen. In der Küche? Ja, nahe dem Abfluss. Er war vielleicht gerade aus dem Skriptorium gekommen. Keine Spuren von einem Kampf? Keine. Nur eine zerbrochene Tasse neben dem Toten und Spuren von Wasser. Woher weißt du, dass es Wasser war? Ich weiß es nicht. Ich dachte es nur. Was soll das sonst gewesen sein? Zweierlei konnte die Tasse bedeuten, wie mir William später erklärte. Entweder hatte jemand dort in der Küche dem Ärmsten einen Gifttrank gegeben. Oder Venantius hatte das Gift bereits vorher geschluckt. Aber wo und wann? Und war dann in die Küche geeilt, um einen Schluck Wasser zu trinken. Vielleicht, weil er ein plötzliches Brennen verspürte, einen Krampf, einen stechenden Schmerz in den Eingeweiden oder auf der Zunge, die bei ihm sicher genauso schwarz war wie bei dem toten Beringer. Und, was hast du getan? Nichts. Nichts? Er war schon tot. Und ich wollte keine Ungelegenheiten haben. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht ich war, als ich dann später seine Beine aus dem Bottich mit Schweineblut ragen sah. Der Einzige, der sich frei im ganzen Edifizium bewegen kann, ist Malachias. Nein, Malachias war es nicht. Das heißt, ich glaube es nicht. Jedenfalls, du wirst von mir nichts Schlechtes über ihn hören. Was immer es sein mag, das dich an Malachias bindet, weiß er etwas über dich? Ja. Und er hat sich stets sehr diskret verhalten. Ja, nickte Remigius errötend. Und er hat sich stets sehr diskret verhalten. Worauf mein Meister sich in seine Zelle zurückzog, um wieder einmal auf seine Weise zu meditieren, während ich wieder einmal auf meine Weise durch die Abtei lief, Stunde um Stunde, schläfrig und zugleich hellwach und voller Leben. Und überall, wo ich hinkam, ich muss es gestehen, dachte ich nur an sie. Angefangen in der Kirche, beim Kyrie. Juan. Diese Belle. Diese Juan. Diese Juan. Hebel. Diese Belle. Diese Belle. Diese Belle. Diese Belle. Diese Juan. Diese Juan. Diese Juan. Diese Juan. Diese Belle. Diese Belle. Mein Leib hat die süße, sündhafte und vergängliche Lust vergessen, die mir das Verschmelzen mit jener zarten Gestalt verschafft. Meine Seele jedoch entsann sich aufs Lebhafteste ihres Angesichts. Und es wollte mir nicht gelingen, dieses Nicht-Vergessen-Können irgendwie als pervers zu empfinden. Im Gegenteil, ich bebte vor Glück, als erstrahlten in jenem lieblichen Angesicht alle Herrlichkeiten der Schöpfung. Ja, ich gestehe es. Wirr und gleichsam mir selbst die Wahrheit verbergend, ging mir auf, dass jene armselige, schmutzbefleckte und schamlose Kreatur, die sich anderen Sündern verkaufte, und wer weiß mit welch dreister Beständigkeit, dass jene Tochter Evas, die da schwach wie alle ihre Schwestern mit ihrem eigenen Körper Handel trieb, dass sie gleichwohl etwas Wunderbares und Herrliches war. Ich sah sie im kahlen Gezweig der Bäume, das leichter zitterte, wenn ein erschrockener Sperling aufflog. Ich sah sie in den Augen der Fohlen, die munter aus dem Pferdestall strömten. Ich hörte sie im Blöken der Schafe, die meinen Irrweg kreuzten. Es war, als spreche die ganze Schöpfung allein von ihr. Und ich begehrte, sie wiederzusehen, während ich im gleichen Moment bereit war, mich abzufinden mit dem Gedanken, sie niemals wiederzusehen, mich niemals wieder mit ihr zu vereinigen, sofern es mir nur vergönnt blieb, die Freude weiterhin zu genießen, die mich an diesem Morgen erfüllte, und sie mir immer nah zu wissen, mochte sie mir auch auf ewig fern sein. Schließlich war ich so erschöpft, dass ich nur noch mit Mühe meine Zelle erreichen konnte, wo ich sofort einschlief. So verpasste ich die Ankunft des Ordensgenerals der Franziskaner, Michael von Cesena und seiner Minoritenbrüder. Mein Meister, der nach mir gesehen hatte, war zu besorgt um meine Gesundheit gewesen, als dass er mich wecken mochte. Lange nach dem Mittagessen trat ich wieder auf den Hof. Da war die Abtei in kalten, weißgrauen Nebel gehüllt. Und auf dem Hof stand, gerade eingetroffen, Bernard Guy mit seiner Delegation und seinen französischen Bogenreitern. Offenbar hatte der Abt ihn eben willkommen geheißen. Er war ein ungefähr 70-jähriger Dominikaner von hagerer, aber straffer und hoher Gestalt. Als ich unauffällig die Nähe meines Meisters suchte, der mit Hubertin und einem Franziskaner, der nur Michael von Cesena sein konnte, vor ihm stand, fesselten mich am meisten Bernards graue und kalte Augen. Sie konnten ihr Gegenüber ausdruckslos anstarren, aber auch vielsagend aufblitzen. So jetzt, als er Hubertin erblickte. Michael von Cesena begrüßte er mit einem schwer definierbaren Lächeln. Drüben bei uns erwartet man euch schon lange. Und meinen Meister? William von Baskerville? Betrachtete er mit erlesener Feindseligkeit. Aber nicht etwa, weil sein Blick unwillkürlich seine geheimen Gefühle verraten hätte, sofern er überhaupt Gefühle hegte, sondern weil er wollte, dass William seine Feindseligkeit verspürte. Der gab sie ihm mit einem übertriebenen, herzlichen Lächeln denn auch prompt zurück. Schon lange wollte ich einen Mann kennenlernen, dessen Ruf mir in zahlreichen wichtigen Lebensentscheidungen Lehre und Mahnung gewesen ist. Gewiss eine schmeichlerische und fast ehrerbietige Begrüßung, wenn man nicht wusste, aber Bernard wusste es sehr genau, dass eine der wichtigsten Entscheidungen Williams gerade die Absage an den Beruf des Inquisitors gewesen war. Es scheint, dass ich mich in diesen Tagen auf Wunsch des Abtes und um die mir anvertraute Aufgabe im Interesse und zum Wohl unseres Treffens zu erfüllen, mit überaus traurigen Vorfällen in diesen Mauern beschäftigen muss. Vorfällen, die den pestilenzialischen Schwefelgeruch des Satans ausströmen. Ich erwähne das, weil ich weiß, dass ihr euch einst, als ihr mir näher standet, an meiner und meinesgleichen Seite auf jenem Felde geschlagen habt, auf welchem die Heerscharen des Guten mit denen des Bösen ringen. In der Tat, aber dann bin ich zur anderen Seite übergegangen. Könnt ihr mir etwas Nützliches sagen über diese schlimmen Delikte? Leider nein. Mir fehlt eure Erfahrung in schlimmen Delikten. Nach dieser Begrüßung gingen die Herren in den Nebel auseinander. Und ich verlor ihre Spuren. William begab sich nach einer kurzen Besprechung mit Michael und Hubertin ins Skriptorium, wo er Malachias um einige Bücher bat, die er studieren wollte. Leider verstand ich die Titel nicht. Malachias sah ihn befremdet an, konnte die Bitte aber nicht abschlagen. Seltsamerweise musste er die gewünschten Bücher nicht aus der Bibliothek holen, denn sie fanden sich allesamt auf dem Tisch des Venantius. Alsbald versenkte mein Meister sich in die Lektüre und ich beschloss, ihn nicht weiter zu stören. Als ich in die Küche hinabging, erblickte ich dort Bernard Guy. Vielleicht wollte er sich einen Überblick über die Anlage der Abtei verschaffen und ging überall herum. Ich hörte, wie er die Köche und Küchendiener befragte, im Dialekt jener Gegend, den er schlecht und recht sprach. Soweit ich verstand, erkundigte er sich nach der Ernte, der Arbeitsorganisation im Kloster und ähnlichen Dingen mehr. Doch auch bei den harmlosesten Fragen sah er die Befragten durchdringend an und stellte dann ganz unvermittelt andere Fragen, sodass seine Opfer schließlich erbleichten und zu stammeln begannen. Mir wurde klar, er hatte bereits mit seinen Nachforschungen begonnen und bediente sich dabei einer furchtbaren Waffe, die jeder Inquisitor beherrscht, der Einschüchterung des Verhörten. Denn irgendwann, sagt gewöhnlich jeder auf diese Weise Verhörte, aus Angst, er könnte beschuldigt werden, dem Verhörenden irgendetwas, das den Verdacht auf einen anderen lenkt. Den ganzen restlichen Nachmittag lang, wohin ich auch meine Schritte wandte, sah ich Bernard in dieser Weise vorgehen, ob an den Mühlen, im Garten oder im Kreuzgang. Aber so gut wie nie sprach er Mönche an, immer nur Laienbrüder oder Bauern. Das Gegenteil dessen, was William bisher getan. Der kam gut gelaunt, als es dunkel zu werden begann, aus dem Skriptorium. Im Kreuzgang fanden wir Alinardus. Ich hatte mir in der Küche Kichererbsen besorgt und bot sie ihm an. Gierig schob er sie sich in den zahnlosen, sabbernden Mund. Hast du gesehen, mein Sohn? Auch die dritte Leiche lag genau da, wo es im Buche geschrieben steht. Wart nur, bald wird die vierte Posaune blasen. Bruder Alinardus, wie könnt ihr so fest daran glauben, dass der Schlüssel für alle diese Morde in der Apokalypse zu finden ist? Die Apokalypse liefert den Schlüssel für alles? Ich hab's gewusst. Ich hab's schon immer gesagt. Ich war es, der dem Abderit, dem von damals, dass er überall Apokalypse-Kommentare sammeln sollte, so viele wie möglich. Ich sollte nämlich Bibliothekar werden damals. Aber dann hat's der andere geschafft. Er war sehr schlau. Er ließ sich nach Silos schicken, wo er die schönsten Handschriften fand und kam mit Recherbrüte zurück. Oh ja, er wusste genau, wo man suchen musste. Und er konnte sogar die Sprache der Ungläubigen. So wurde ihm schließlich die Bibliothek anvertraut. Und ich ging leer aus. Aber Gott hat ihn gestraft und vorzeitig abberufen ins Reich der Finsternis. Wer war das? Der andere, von dem ihr da sprecht? Wer das war? Ach, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Aber Gott straft, Gott löscht aus. Gott verdunkelt auch die Erinnerung. Viele Akte der Hoffart sind in der Bibliothek begangen worden. Besonders, seit sie in die Hände von Fremden gefallen ist. Und Gott straft weiter. Alinardus ist einer, dem man aufmerksam zuhören muss. Warum? Mein lieber Arzmann, das Aufklären eines Geheimnisses ist nicht dasselbe wie das Deduzieren aus festen Grundprinzipien. Ich habe viele schöne Hypothesen, aber bisher noch kein evidentes Faktum, das mir zu sagen gestattet, welche die richtige ist. Lass mir noch etwas Zeit zum Nachdenken, bis morgen wenigstens. Aber dann seid ihr ja noch weit von der Lösung entfernt. Wir sind ihr bereits ganz nahe. Ich weiß nur noch nicht welcher. Demnach habt ihr nicht eine einzige Antwort auf alle Fragen? Lieber Arzt, wenn ich eine hätte, würde ich in Paris Theologie lehren. Und in Paris haben Sie immer die richtige Antwort? Nie. Aber Sie glauben sehr fest an Ihre Irrtümer. Und ihr begeht nie Irrtümer? Oft. Aber statt immer nur einen und denselben zu konzipieren, stelle ich mir lieber viele vor und werde so der Sklave von keinem. Ich hatte den Eindruck, dass William überhaupt nicht ernsthaft an der Wahrheit interessiert war. Stattdessen amüsierte er sich damit, so viele Wahrheiten oder Irrtümer wie möglich zu ersinnen. In diesem Moment verzweifelte ich an meinem Meister. Gar nicht so schlecht, dass die Inquisition gekommen ist. Und voller Schuldgefühle, verwirrter als Judas in der Nacht von Gethsemane, betrat ich mit ihm das Refektorium. Es war ein erlesenes Mahl, das man für die hohen Gäste bereitet hatte. und es missfiel weder den verwöhnten Feinschmeckern aus Avignon noch den bedürfnislosen minderen Brüdern. Sogar Bernard Guy sah ich lächeln. Eigentlich hätte es frische Blutwurst nach Monte Cassiner Art geben sollen. Jedoch, nach dem schrecklichen Ende des armen Bruders Venantius, mussten wir ja das ganze Blut wegschütten. Und so gibt es jetzt gebratene Täubchen, durchtränkt mit Wein. Und gespickten Hasenrücken. Sowie Santa Clara Brötchen und Reis mit Mandeln. Ferner Röstbrot mit Borretsch, gefüllte Oliven, überbackenen Käse, Schaffleisch mit scharfer Paprikasoße, weiße Bohnen. Anschließend verschiedene Süßspeisen. Sankt Bernhard Kuchen, Sankt Nikolaus Plätzchen, Santa Lucia Äuglein und... Sapientia. Domine Deus Israel non est similis tui Deus in cielo te supera super terra te orsum. Nach Komplett wollten wir in die Bibliothek. Ich ging in die Küche, um noch rasch Öl für die Lampen zu besorgen. Inzwischen hatte jeder von uns eine. Da sah ich jemanden, der mit einem Bündel unterm Arm im Garten verschwinden wollte. Und das Bündel bewegte sich. Hey, Salvatore! Was hast du da? Nur Basilisk. Basilisk? Cave Basiliscum est le roi des serpents. Tam pleno de veleno quene riluce totum ringum und ringum. Que dico, velenosissimum est, wann nur dran riechen tust, bist du schon tot. Hat weiße Flecken auf Dorsum und caput come gallum und geht halb dritto come li homini und halb schleichpatera come les altres serpentes. Und du töten la Bellula. Bellula? Si. Bestiola. Parvissima est. Nur klein Sticke länger als Maus, aber tut Maus hassen moltissimo. Fangt Schleichen und Kröten. Und man beißt Bellula. Bellula curit ad feniculam, overo ad distulam und kaut distulam. Weil sonst fini est con la Bellula. Aber er hatte keine giftige Schlange bei sich, wie er behauptete, sondern eine schwarze Katze und gab zu, er wollte sie töten und ihr die Augen ausstechen und dann die Augen in zwei Eier einer schwarzen Henne tun. Und all das, damit endlich auch er mal ein hübsches Bauernmädchen bekommen könnte, obwohl er so hässlich sei. Aber der Zauber gelinge nicht, wenn die Frau, deren Liebe man wolle, nicht auf die Eier spucke. Selbstverständlich, ohne zu wissen, warum. Also habe er ihr, damit sie heute Nacht komme, ein Hähnchen versprochen. Meinst du etwa das Mädchen von gestern Abend? Besser, du gehst heute früh schlafen. Die Bogenschützen patrouillieren in der Abtei. Moi me ne frego de Monsieur Archieri. Conosco l'abbazia tantum besser que ellos. Et de nebulum siehst du rien, wenn ego dos passos neben dir, fascios copata, in puellula. Seelenruhig entgegnete er, das mache ihm nichts aus. Er kenne die Abtei besser als die Bogenschützen. Und bei diesem Nebel könne sowieso niemand was sehen, auch ich nicht. Selbst wenn er sich zwei Schritte neben mir mit dem Mädchen vergnügte. Er drückte sich viel vulgärer aus, aber das war der Sinn seiner Worte. Ach, alle diese Bücher. Hier. Ach, und hier. Ach, ich müsste Zeit haben. Es ist so kalt. Ich will sie alle. Der Nebel kommt durch die Mauerritzen. Was sind das hier? Stunden waren wir schon unterwegs. Immer wieder verhielten wir vor einem Bücherschrank. Und William brach bei jedem Titel, den er entdeckte, in mehr oder minder heftige Freudenschreie aus. Sei es, weil er das betreffende Werk bereits kannte oder weil er es seit langem suchte. Oder auch, weil er noch niemals davon gehört hatte und daher umso erregter und wissbegieriger war. Jedes Buch war für ihn wie ein Fabelwesen, dem man in einem fremden Land begegnet. Und während er noch in einer Handschrift blätterte, schickte er mich bereits auf die Suche nach anderen. Schau mal, was in jedem Schrank noch steht. Nein, warte. Wo sind wir? Blick auf deine Tafel, hast du auch alles aufgeschrieben? Lass sehen. Wir waren dabei zu entdecken, dass die Bibliothek wie eine Weltkarte angelegt schien. Und die Weltkreise waren durch Inschriften bezeichnet, deren Texte aus der Apokalypse stammten. Wobei immer nur der erste Buchstabe galt. Setzte man die ersten Buchstaben zusammen, ergab sich ein Name. Und man wusste, alle Bücher gefüllten Räume mit oder ohne Fenster, alle Durchgänge, Irrgänge, plötzlich zugemauert endenden Gänge gehörten zu diesem Namen. Und heraus fand man nur, wenn man den Tönen der Luftströme folgte. Aber auch die waren nicht immer zuverlässig, fehlten manchmal oder waren, wie eben jetzt, schlecht zu hören. Vorhin in den Räumen des Ostturms, durch den wir hereingekommen sind, hieß es Fons Ade, irdisches Paradies. Erinnere dich, da war auch der Raum mit dem kleinen Altar, der genau nach Osten ging. Und was fanden wir? Jede Menge Bibeln, Bibelkommentare, lauter heilige Schriften. Siehst du, das Wort Gottes in Entsprechung zum irdischen Paradies, das bekanntlich irgendwo weit im Osten liegt. Im Nordturm, Hibernia und Germania und Anglia. Alle diese verrückten Grammatiker und Rhetoriker von meinen Inseln. Dann über Gallia westlich nach Hispania. Voll von den schönsten, den kostbarsten Ausgaben der Apokalypse. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen. Das war auch da, wo die Kräuter glimmten und wo du, so schnell wir diesmal auch durchliefen, wieder das Weib. Dann Roma, dazwischen Mathematik und Astronomie und im Süden Judäa und Ägyptus. Aramäisch oder indisch geschriebene Bücher? Wenn ich sie nur lesen könnte. Zwischen Osten und Norden, längs der Außenwand, Achaia. Mit allen alten griechischen Dichtern und Philosophen. Ach. Aber jetzt, wo sind wir? Noch im Südturm, nicht wahr? Gehen wir weiter. Schreib die Anfangsbuchstaben auf. L-E-O-N-E-S. Leones, Süden. Auf unserer Weltkarte sind wir in Afrika. Hic sunt Leones. Ja, komm näher. Hier siehst du die Texte der Ungläubigen. Avicenna. Und hier dieser herrliche Kodex in einer Kalligraphie, die ich nicht kenne. Nach den Dekorationen müsste es ein Koran sein. Aber leider kann ich auch kein Arabisch. Ein Koran? Die Bibel der Ungläubigen? Ein perverses Buch. Ein Buch mit einer anderen Wahrheit als der unsere. Löwen, Araber. Von diesem Afrika haben doch neulich die Mönche gesprochen. Und Berengar hätte gesagt, die wirklich schwierigen Rätsel gäbe es Finis hier. Finis Africae. Idolo. Der Spiegel. Venantius dachte auf Griechisch. Und in jener Sprache, mehr noch als in der unseren, ist Eidolon sowohl das Bild wie das Gespenst. Und der Spiegel wirft unser verzerrtes Abbild zurück. Das du selber neulich noch für ein Gespenst gehalten hast. Wo ist der Raum mit dem Spiegel? Er muss ganz nah sein. Hier. Siehst du ihn, ne? Finis Africae. Da wären wir. Am Ende Afrikas. Was fällt dir auf? Jeder Turm hatte einen siebenwändigen Innenraum. Und der hier? Wo ist der siebenwändige Innenraum des Südturms? Ich habe keinen aufgezeichnet. Hinter dem Spiegel ist er. Und der Spiegel ist die Tür. Die Hand über dem Idol wirke ein auf den ersten und siebenten der vier. Was bedeutet das? Wie geht das? Über dem Spiegel? So? Andererseits, selbst wenn sich hinter dieser Mauer ein Raum befindet, ist doch das Buch, das wir suchen und das andere so dringend haben wollten, in jedem Fall nicht mehr dort. Denn erst hat es Venantius fortgetragen und dann Berengar. Vielleicht hat es Berengar wieder zurückgebracht. Glaube ich nicht. An jenem Abend, erinnere dich, waren wir in der Bibliothek und alles spricht dafür, dass Berengar noch in derselben Nacht kurz nach seinem Diebstahl zu Tode gekommen ist. 1. und 7. der 4. Nichts. Es ist spät. Lass uns gehen. Als wir die Treppe zum Refektorium hinunterstiegen, sahen wir aus der Küche flackerndes Licht. Sofort löschte William unsere Lampen. Draußen vor der Küchentür war etwas im Gange. Rasch eilten wir durchs Ossarium zurück, durchquerten die leere Kirche und verließen sie durchs Südportal. Im Kreuzgang leuchteten Fackeln durch den Nebel. Unauffällig mischten wir uns unter die Mönche, die aus Dormitorium und Pilgerhaus vor der Küche zusammenströmten. Von einem Trupp Bogenschützen an beiden Armen festgehalten, wand sich der unselige Salvatore nebst einer schluchzenden Frauengestalt. Sieh, ich muss jetzt hier. Bleibst du und rührst dich nicht. Ein Weib an diesem heiligen Ort, noch dazu mit einem Mönch. Hochwürdiger Herr, wenn es sich lediglich um eine Verletzung des Keuschheitsgebotes handeln würde, fiele diese Sündersbestrafung gewiss in eure, des Abtes, Jurisdiktion. Doch da wir nicht wissen, ob die nächtlichen Umtriebe dieser beiden nicht etwas mit dem Heil der hier weilenden Gäste zu tun haben, müssen wir diesen dunklen Punkt zuerst klären. Auf, Elender! Was hast du da in deinem Bündel? Ein Küchenmesser, 2 Eier. Oh, das Weibsstück. Öffne dir Bündel. Aha. Schwarzer Kater und schwarzer Hahn. Ich kenne diese Paternalien. Ihr kennt sie doch auch, Bruder William. Wart ihr nicht Inquisitor in Calcani vor 3 Jahren? Wo jenes Weib Verkehr hatte mit einem Dämon, der ihr in Gestalt eines schwarzen Katers erschienen war? Nun sagt ihm doch, dass es nur aus Hunger war. Ich glaube nicht, dass ihr meiner vergangenen Erfahrungen bedürft, um eure Schlussfolgerungen zu ziehen. Nein, da gibt es wahrlich maßgeblichere Zeugnisse. Sagt nicht sogar Albertus Magnus, dass Katzen potenzielle Dämonen sind? Und hat nicht auch mein verehrter Mitbruder Jacques Fournier berichtet, dass auf dem Totenbett des Inquisitors Gottfried von Carcassonne 2 schwarze Katzen erschienen, die nichts anderes waren als 2 Dämonen, um seine sterbliche Hülle zu verhöhnen. Herr Abt, euer Hochwürden weiß vielleicht nicht, was die Sünder mit diesen widerwärtigen Dingen zu tun pflegen. Ich aber weiß es sehr wohl. Das walte Gott. Und der Fall scheint mir klar. Ein verführter Mönch, eine Hexe, und ein dämonischer Ritus, der glücklicherweise nicht zur Ausführung kam. In welcher Absicht? Das werden wir sehr bald wissen. Ich opfere gerne ein paar Stunden der Nachtruhe, um es herauszufinden. Hochwürden möge mir einen Ort zur Verfügung stellen, wo diese Gefangenen sicher verwahrt werden können. Wir haben unterirdische Zellen im Fundament des Werkstattgebäudes. Zum Glück werden sie selten benutzt und stehen seit Jahren leer. Zum Glück oder auch zum Unglück? Das Weib sofort zu verhören lohnt nicht. Ich werde nur noch ein paar Beweise abwarten, bevor ich sie als Hexe verbrennen lasse. Der Mönch hingegen hat noch eine Möglichkeit zu bereuen und vor allem seine Komplizen zu nennen. Abführen, die beiden! Lass ihn da! Lass ihn da! Wie euch verknallt! Mir noch verknallt! Bleib stehen! Das Mädchen ist hin. Verloren. Verbranntes Fleisch. Ich lag schlaflos den Rest der Nacht. Erst als ich am nächsten Morgen die Kirche verließ und mit meinem Meister den Kapitelsaal betrat, wo sich die beiden Delegationen gegenüber saßen, überfiel mich unwiderstehliche Müdigkeit. Kaum, dass ich noch meinen Meister flüstern hörte. Ich habe eben draußen gesehen, wie aus dem Nebel Malachias auftauchte und dem Inquisitor einen Packen Dokumente übergab, worauf der Inquisitor den Hauptmann der Bogenschützen heranwinkte. Ich fürchte... Hohe Versammlung, liebe Brüder. Es ist eine große Ehre für mich, jetzt diese Sitzung zu eröffnen. Kaum, dass ich die ersten Worte des Abtes hörte. Erlaubt mir, dass ich die jüngsten Ereignisse kurz rekapituliere. Anno Domini 1322 hat bekanntlich das Generalkapitel der minderen Brüder in Perugia zusammengetreten unter Führung Michaels von Cesena, nach sorgfältiger und reiflicher Überlegung erklärt, dass Christus, um ein Beispiel vollkommenen Lebens zu geben... Da fiel ich nach wie vor sitzend in einer Art von Dämmerschlaf, aus dem ich nur vorübergehend erwachte, wenn ein anderer Redner das Wort ergriff. Leider hat 1334, um die Dinge zu komplizieren und zum Ärger des Papstes, Ludwig der Bayer sich eingemischt. Wiewohl ich nun ein Mann der Kirche bin und sogar Abt eines Ordens, dem die Kirche so viel verdankt, bin ich aus mancherlei Gründen, die Bruder William von Baskerville später noch darlegen wird, nicht der Ansicht, dass man den Kaiser aus diesem... Zu meiner großen Freude und Rührung sich unter uns befindet Ubertin von Casale. Und dieser hochgeachtete Bruder wird nun mit seiner bekannten Luzidität und Leidenschaft... Vor allem sich darüber im Klaren zu sein, dass Christus und seine Jünger einen Doppelstaat... Verstoßen die Ansichten Ubertins gegen die rechte Vernunft und gegen die rechte Auslegung der Heiligen Schrift? Oh nein, lieber Bruder. Genau das Gegenteil scheint mir wahr zu sein. Denn alle vier Evangelien erklären... Teuerster Bruder, sprich ruhig vom Blut deiner Mitbrüder, aber vergiss bitte nicht, dass auch die geistlichen... Erst als sie anfingen laut zu streiten, kam ich zu mir und blieb hellwach. Das Evangelium sagt, dass Christus einen Geldbeutel hatte. Hör endlich auf mit diesem Geldbeutel, den ihr sogar noch auf euren Kruzifixen darstellt. Wie, frage ich dich, erklärst du dir, dass unser Herr, als er in Jerusalem weilte, jeden Abend nach Bethanien ging? Wenn unser Herr es vorzog, in Bethanien zu schlafen, wer bist du, seine Entscheidung zu kritisieren? Du irrst dich, du alter Ziegenbock. Unser Herr ging nach Bethanien, weil er kein Geld hatte, um sich eine Herberge in Jerusalem zu leisten. Selber Ziegenbock, Bonagrazia. Und was aß unser Herr in Jerusalem? Würdest du etwa sagen, dass der Gaul der Hafer von seinem Herrn erhält, damit er weiterlebt, der Eigentümer des Hafers ist? Ha, siehst du, jetzt vergleichst du unseren Herrn mit einem Gaul. Nein, aber du vergleichst unseren Herrn Jesus... Warum geraten sie immer so außer sich über die Armut Christi? Du auf mich! Im Grunde geht es gar nicht darum, ob Christus arm war. Im Grunde geht es darum, ob die Kirche arm sein soll. Und arm sein heißt nicht so sehr keine Paläste besitzen, sondern darauf verzichten, die irdischen Dinge bestimmen zu wollen. Darum also hält der Kaiser so große Stücke auf die Armutsthesen der Minoriten. Genau. Die Minoriten spielen das Spiel des Kaisers gegen den Papst. Aber für mich und Marsilius ist es ein doppeltes Spiel. Denn wir wollen, dass das Spiel des Kaisers unserem eigenen Spiel förderlich ist und unsere Vorstellungen von einer menschenwürdigen Regierungsform verwirklichen hilft. Und das werdet ihr sagen, wenn ihr sprechen müsst? Wenn ich es sage, erfülle ich meine Mission. Denn ich soll die Ansicht der kaiserlichen Theologen vertreten. Aber sobald ich es sage, ist meine Mission auch gescheitert. Denn ich soll ja auch ein zweites Treffen in Avignon vorbereiten. Und ich glaube nicht, dass Johannes bereit ist, mich diese Dinge an seinem Hof sagen zu lassen. Was werdet ihr also tun? Ich bin hin und her gerissen zwischen zwei widersprüchlichen Kräften, gleich einem Esel, der nicht weiß, aus welchem von zwei Hafersäcken er fressen soll. Die Zeiten sind noch nicht reif. Marsilius träumt von einer Veränderung, die vorläufig noch unmöglich ist. Und Ludwig ist keineswegs besser als seine Vorgänger. Mag auch heute die einzige Schutzwehr gegen den elenden Papst darstellen. Und was wird Michael tun? Ich fürchte, er vergeudet hier seine Zeit. Der Papst wird keinerlei Kompromiss machen. Bernagie weiß, dass dieses Treffen um jeden Preis scheitern soll. Und Michael weiß, dass er auf jeden Fall nach Avignon gehen wird, weil er nicht will, dass der Orden die letzten Brücken zum Papst abbricht. Ich habe niemals gehurt. Das hast du. Und dafür wird er sein Leben aufs Spiel setzen. Ein diensttuender Novize näherte sich und flüsterte William ins Ohr, dass ihn der Bruder Botanicus dringend im Vorraum erwarte. Bruder William! Was gibt's, Marsch? Berengar! Bitte sei leise! Berengar ist mit Sicherheit im Hospital gewesen, bevor er ins Badehaus ging. Woher weißt du das? Du hattest mir doch gesagt, dass der Tote etwas bei sich gehabt haben musste. Und ich habe jetzt etwas gefunden bei mir im Laboratorium. Ein Buch, das ich nicht kenne. Versteckt zwischen meinen Büchern, die ich da habe. Ein seltsames Buch. Das muss es sein. Bring es gleich her. Das geht nicht. Ich erkläre dir später, warum nicht. Ich habe etwas entdeckt. Ich glaube, es wird dich interessieren, aber du musst selber kommen. Ich muss es dir zeigen. Es ist gefährlich. Es ist, wie soll ich sagen? Wir merkten, dass sich Jorge genähert hatte. Er streckte die Hände vor sich aus, als wollte er an einem unbekannten Ort seinen Weg ertasten. Kein normaler Mensch hätte Severins Flüstern verstehen können, aber wir wussten längst, dass Jorge wie alle Blinden ein überaus scharfes Gehör besaß. Er schien allerdings nichts gehört zu haben, ließ sich von einem Mönch auf den Hof führen. Michael von Cesena erschien in der Saaltür, winkte eindringlich nach meinem Meister. Severin, geh bitte sofort in dein Laboratorium, schließ dich ein und warte auf mich. Und du, Azon, geh hinter dem Blinden her. Vielleicht hat er doch was gehört. Ich möchte wissen, wohin er geht. William war schon fast wieder im Saal. Da sahen wir beide, wie Aimarus sich durch die Menge hinausdrängte, um Jorge zu folgen. Ich verlasse mich darauf, Severin. Gestatte niemandem, diese Schriften zurückzubringen. Draußen stand der Zellerar. Er hatte Williams Worte gehört. Jetzt blickte er zutiefst erschrocken erst hinter meinem Meister her, dann auf den Botanicus. Und dem folgte er dann. Ich war unschlüssig. Jorge sah ich schon im Nebel verschwinden, er ging in Richtung Kreuzgang. Der Zellerar hingegen verfolgte mit Sicherheit den Botanicus. Aimaro sah ich nicht mehr. Also ging ich hinter dem Zellerar und dem Botanicus her. Ich folgte dem Zellerar in gebührendem Abstand, gerade nahe genug, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Er verlangsamte seinen Schritt, als er mich bemerkte. Zwar konnte er nicht erkennen, ob ich der Schemen war, der sich da an seine Fersen geheftet hatte, so wie ich meinerseits nicht erkennen konnte, ob er der Schemen war, an dessen Fersen ich mich geheftet. Aber wie ich an seiner Person nicht zweifelte, so sicher auch er nicht an der meinen. Indem ich ihn allerdings zwang, sich immer wieder meiner Person zu vergewissern, hinderte ich ihn daran, dem Botanicus allzu dicht auf den Fersen zu bleiben. So kam es, als schließlich das Hospital vor uns aus dem Nebel auftauchte, dass die Tür bereits wieder verschlossen war. Gott sei Dank, dachte ich. Severin war also schon in Sicherheit. Remigius blieb unschlüssig stehen, sah sich erneut nach mir um, der ich jetzt reglos zwischen den Bäumen des Gartens verharrte, und ging dann nach kurzem Zögern eilends in Richtung der Küche davon. Ich glaubte, meine Mission erfüllt zu haben. Schließlich war Severin ein vernünftiger Mann, der selbst auf sich aufpassen konnte und gewiss niemandem öffnen würde, Und da ich nichts weiter zu tun hatte und natürlich darauf brannte, den Fortgang der Ereignisse im Kapitelsaal mitzuerleben, beschloss ich, zurückzugehen und William Bericht zu erstatten. Vielleicht war das falsch gewesen. Ich hätte noch länger auf Wachposten bleiben sollen. Und manches weitere Unglück wäre uns möglicherweise erspart geblieben. Nicht wahr? Severin hat was gefunden, das von Beringer stammt. Benno von Uppsala tauchte aus dem Nebel auf, grinste mich an. Was weißt du denn davon? Ich bin schließlich nicht blöd. Ich würde ein Auge hergeben, um zu erfahren, was Beringer in der Bibliothek gefunden hat. Du willst zu viel wissen, was dich nichts angeht. Du hast kein Recht von... So, meinst du? Ich bin ein Studiosus. Ich habe ein Recht, diese Dinge zu wissen. Ich bin von weit her gekommen, von den Rändern der Welt, um diese Bibliothek hier kennenzulernen. Und diese Bibliothek hier bleibt mir verschlossen, als enthielte sie üble Dinge und ich... Lass mich gehen. Schon gut. Ich lass dich ja gehen. Du hast mir genug gesagt. Ich? Klar. Man redet auch, wenn man schweigt. Ich rate dir, gehe nicht ins Hospital. Beruhige dich. Ich gehe nicht rein. Aber niemand kann mir verwehren, hier draußen zu wachen. Ärgerlich ließ ich ihn stehen und drängte mich zurück in den Saal, um meinem Meister zu berichten. Wenig später hielt er seine Rede. Aber er war mit den Gedanken woanders und auch ich war so aufgeregt, dass ich kaum zuhörte. Am Ende, das bekam ich dann wieder mit, gefiel, was Bruder William gesagt hatte, den Franziskanern nicht so recht. Und den Päpstlichen gefiel es ganz und gar nicht. Während alle noch voller Unbehagen dasaßen, sah ich, wie der Hauptmann der Bogenschützen den Saal betrat, zum Inquisitor eilte und ihm ins Ohr flüsterte. Verehrte Brüder, leider können wir die gewiss sehr aufschlussreichen Thesen Bruder Williams nicht mit der Ihnen gebührenden Aufmerksamkeit diskutieren. Ein schwerwiegendes Ereignis zwingt uns jetzt, unsere Arbeit abzubrechen mit Erlaubnis des Abtes. Möglicherweise habe ich ungewollt die Erwartungen des Herrn Abtes erfüllt. Hoffte er doch, den Schuldigen der Verbrechen zu finden, die in den letzten Tagen hier verübt worden sind. Nun, ich habe ihn. Fiat auris tu intendentes, in vos interpretationis ante. Si iniquitatis observatoris donis, domine Christus. Severin lag in seinem Laboratorium in einem Meer von Blut mit zerschmettertem Schädel. Und zwei Bogenschützen hielten den Zellerar fest, der sich heftig wehrte. Ich war sie! Der Anschein spricht gegen mich! Auch glaub mir! Severin war schon tot, als ich hereinkam! Ich war sie!